mein ganzes Leben. So, jetzt geht's nämlich auch schon los, Ricky. Ja. Wie geht es, Robert? Das ist ein sarkastischer Kommentar meinerseits. Wollte ich nämlich auch gerade meinen. Ich habe den Wink mit dem toten Fußball, Torwartfußball, habe ich schon verstanden. Ich komme aus Hannover und der Name Robert ist natürlich sehr negativ behaftet. Vor allen Dingen, wenn man fragt, wie geht es, Robert? Ja, absolut. Und das ist für mich ein Seitenhieb hier gleich zur Eröffnung dieser Sendung. Ja. Das Robert Enke, und das wird viele überraschen, nicht mit zur EM fährt. Ja, kann man einfach auch mal so direkt raushauen. Sagen wir mal so, er gehört zum erweiterten Kader. Ja, wie so Gedanken einige. Ist er auf jeden Fall bei uns. Mensch, Ricky, schön, dass wir es mal wieder geschafft haben, eine Sendung aufzunehmen. Ratzfatz, oder? Da geht bei dir die Technik mal nicht. Gar kein Problem. Hey, da bin ich dabei und springe mal kurz ein und zacke die Bums, aufgenommen. Ja, ich arbeite gerade an einer neuen, an wirklich an Neuerungen, die es so noch nie gab im Non-PG-Universum. Ja, also ich habe ja jahrelang mit dieser selbstgeschusterten Software eigentlich ganz gute Aufnahmeerfolge errungen. Finde ich aber auch. So, und jetzt dachte ich mir, dass es einfach mal Zeit ist, ein Running System zu changen. Also, ja, und bin gerade dabei, mir ein Setup zu basteln. Ich habe es dir vorhin schon gesagt. Ich glaube, dass Tim Pritlove sich darauf einen runterholen würde, wenn er so ein Setup basteln auch. Würde. Wenn er sehen würde. Ja, es funktioniert momentan nur Skype und mein Mikrofon. Aber mehr funktioniert nicht. Der Bildschirm ist auch aus. Ja, genau. Funktioniert jetzt durch Gedankenübertragung. Auch da habe ich mir was einfallen lassen, sozusagen. Übrigens, pünktlich, wo wir jetzt aufnehmen können, nach geschlagenen 55 Minuten, habe ich mir auch einen Joghurt mit der Ecke aufgemacht. Gott sei Dank mit der Ecke. Du kannst immer mal wieder nachkippen, wenn es einfach leer ist, da dein Becherchen und wieder auffüllen. Ja, Mensch, ich bin auch echt froh, dass es mal wieder geklappt hat. Mir war es in letzter Zeit einfach auch zu viel mit dem Senden. Und ich bin der Meinung, wenn man in 10, 12 Wochen 2 Folgen raushaut, das muss dann auch mal reichen. Das müssen die Menschen nachvollziehen können, dass es für uns nicht so leicht ist, sich immer 2 Stunden in der Woche irgendwie zu treffen. Ist wirklich nicht so leicht. Also, nein, ich meine das jetzt nicht irgendwie, das soll jetzt nicht irgendwie so klingen, so, ja, das wird ja womöglich sein. Nee, es ist wirklich einfach nicht so leicht, gerade wenn alle irgendwas zu tun haben. Also es ist, ja, das ist wirklich so, gerade wenn alle was zu tun haben. Die letzte 4-2-11-Ausgabe letzten Sonntag, es war im Prinzip, also ein 6 am Lotto plus Superzahl ist realistischer, als dass wir alle drei zusammen die 4-12-Ausgabe aufgenommen haben. Also muss man wirklich so sagen. Und es wird auch nicht leichter, muss man wirklich sagen. Bei dir. Jetzt, also das, Ricky, der Storch hat mir ja bei Twitter geschrieben, ne? Ja. Ob wir nicht mal ein Trinken gehen wollen würden. Der Storch, der wohnt ja hier in Stöcken. Ja, das ist ja hier bei Hannover. Nicht mit Brüsten unbedingt. Dass man in Stöcken wohnt oder in Hannover? Ja, beides. Oder dass der Storch hier wohnt? Ja, dass der Storch aus Hannover kommt. Der kommt ja nicht aus Hannover, das ist ein Zugereister. Das sagen sie alle da in Hannover. Nö, ich bin hier geboren. Born in Dresden, Hannover. Das sagen sie alle da in Hannover. Richtig. Ich bin aber auch nicht stolz drauf, muss ich dazu sagen. Es gibt schlimmere Orte, an denen man geboren sein konnte. Das ist richtig, ja. Ich finde auch so, Hannover ist ein bisschen die Schweiz Deutschlands. Ne? Was denn? Ja, genau. Wärst du nicht gern Schweizer? Nee. Da würde ich mich anhören wie so ein Geisteskranker, wenn ich rede. Ja, das stimmt. Das ist mal das allererste. Und ich bin auch der Meinung, dass zu viel Bergluft definitiv nicht gut tun kann. Diese ganze Kuhficker-Szene und so, die trifft sich da auch immer in der Schweiz. Außerdem ist die Ich dachte in Belgien. Ja, das ist dann die andere Szene. Ach so. Und die Schweizer sind für mich auch so ein bisschen gleichzusetzen mit den Österreichern, und auch da weiß man ja, was in den Kellern Österreichs alles so abgeht. Aber wir haben tolle österreichische Hörer, muss man sagen. Ja, das klar, es gibt immer Ausreißer in jeder Gesellschaft, ja. Also es gibt ja auch gute Neger. Hat uns ja da der CSU Heini auch erklärt. Also es gibt immer Ausnahmen. Ja, aber neben dem Boateng möchte ich trotzdem nicht wohnen. Stell dir das mal vor. So ein Clown da rausgelaufen kommt jeden Morgen. Stell dir mal vor, du wohnst neben Aubameyang. Stimmt, die beiden, wenn die nebeneinander wohnen, dann müsste ich dann auf der anderen Straßenseite leben. Das wäre wirklich wie, als ob jeden Tag Karneval ist, wenn die da auf die Straße treten. Das stimmt. Ricky, wenn das der Peschke jetzt hört, ne? Ja, das sind Themen, die man einfach, da bin ich immer der Meinung, Das sollte man erst dann thematisieren, wenn es wirklich dann auch über den Äther geht. Warum? Wir können doch unseren Podcast hören, der hat doch viel Zeit. Nein, weil es wäre für mich eine persönliche Niederlage. Jetzt kann man es ja doch mal auf den Punkt bringen. Nee, jetzt finde ich es jetzt erst recht. Ja, aber jetzt hast du es schon angesprochen. Deswegen muss ich hab jetzt gar nicht klingt es ja völlig blöde sonst. Also, wenn der dann da auf so gut verabredet, das wäre wirklich toll. Ich hätte wirklich Lust, mit einem fähigen Mann über meine Lieblingssportart zu sprechen. MMA ist gemeint. Geht wieder los. Ab 1. Juli. MMA. Fängt die neue Saison an, ne? Radio. Ja, ich hab mir jetzt wieder ein neues System ausgedacht, mit dem ich den Podcast, ein System, mit dem ich diesen Podcast am Laufen halten möchte. Und zwar sieht es wie folgt aus. Ich sende Donnerstag in der Doppelschicht. Weil dann habe ich mir gedacht, da bin ich sowieso am Rechner. 18 Uhr immer so mit dir ungefähr. Und dann 8:30 habe ich mir gedacht, da kann man dann am Radio machen. Und so habe ich mir das mal vorgestellt. Schön. Bislang. Und dann wird man mal sehen, wie sich das so entwickelt. Ich gehe da auch verhältnismäßig entspannt ran. Nee, nicht ganz so entspannt. Es liegt mir schon sehr am Herzen, weil dieses ständige... Man merkt es auch gerade, dass du dich korrigierst. Normalerweise ist es in diesem Podcast Usus, dass man einfach auch mal geistige Aussetzer hat. Aber es liegt dir sehr am Herzen und sollte wirklich der André. Übrigens, der einzige Grund, warum ich tatsächlich immer noch den auf ein Bier-Podcast höre, das jetzt hört, denkt er nicht, dass er mit einem völlig geistesgestörten zusammensendet. Aber naja, was war das gerade? Ich habe mein Mikrofon professionell vor mir hergeschoben. Ach so. Ja, das ist, muss man auch mal zeigen, wer hier und sagt. Und das Ding ist, ich glaub's dir, hättest du einfach ins Mikrofon gekotet, hättest du einfach geglaubt, gesagt, das ist ja schön. Ja. Beides würde auf jeden Fall zutreffen. Übrigens gekotet, ich habe mir das Arschloch zum ersten Mal in meinem Leben ausrasiert. Im Urlaub habe ich die Gunst der Stunde genutzt und weil ich, das ist für mich echt ein bisschen blöd, wenn ich mir die Arschhaare in der Badewanne zu Hause rasiere und einen Tag später sehe ich meine Tochter in dieser Badewanne. Das kann ich irgendwie nicht. Und dann war ich im Urlaub und hatte eine eigene Dusche und habe gedacht, ja, da rasiere ich jeden Tag ein bisschen was und habe natürlich oben angefangen, Rücken, Achseln, Brust, zack. Und dann hatte ich noch einen Tag übrig und habe gedacht, weißt du was, ich mach das mal. Und ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass wenn man sich das Arschloch rasiert, dass das den kompletten Ton des Furzes beeinträchtigt und nicht nur das, du hast wirklich das Gefühl, als ob du da hinten ein bisschen lockerer bist. Also das ist wirklich wie so ein, wie wenn du so iPhone-Kopfhörer auseinander drehtelst und einfach mal wieder so eine freie Bahn hast. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich kann nur jedem Mann empfehlen, sich mal hinten das Arschloch rausrasieren. Absolut, aber ich weiß, wovon du redest. Man fühlt sich richtig geschmeidig am Arschloch. Also dir das mal rausrasiert? Natürlich. Das ist wirklich, also ich habe es noch nie gemacht, weil ich mir immer gedacht habe, wer will denn da hinten im Arschloch irgendwas machen? Nee, völlig falsch. Das musst du in der Regel machen. In unregelmäßigen Abständen musst du dir das Arschloch rasieren. Machst du jetzt wöchentlich? Du machst es wöchentlich, ich mache es sehr unregelmäßig, aber es ist auch unfassbar man muss gelässig sein. Also merkwürdig. Man muss, ja, das sind wir beide natürlich, wobei... Wie machst du das? Also setzt du dich so in die Hocke oder wie dann? Auseinanderziehen die Arschbacken. Was? Ziehst du diese auseinander im Stand, oder? Nein. Also dazu. In meiner aktuellen Wohnsituation duschen wir an der Badewanne, ne? Ja. Und da kann man das Bein perfekt auf den Rand machen. Ah, okay. Mhm. Weißt du? Ja. Und dann hast du im Prinzip, wenn du dich dann nach vorne beugst und mit der linken Hand die linke Arschbacke auseinanderziehst, kannst du mit der rechten Hand wirklich fantastisch dir das Arschloch ausrasieren. Also ich hab mich so hingesetzt wie früher CM Punk, wenn er reinkam, so ein bisschen so, wie nennt man denn diese Sitzhaltung? Weißt du, so, dass man sich auf die Unterschenkel setzt, sage ich jetzt mal. So. Die Schneidersitz? Nee, das ist nicht der Schneidersitz. Das hat er auch gemacht, ja, aber er hat auch manchmal, als er so reingekommen ist, hat er sich so nach unten gekauert und hat dann so über... Vom Clubbering-Time. Genau. So setze ich mich praktisch hin, spreiz dann mit der linken Hand leicht den Po auseinander und dann taste ich mich von außen immer näher wirklich an die Rosette an sich heran, weil ich habe auch leichte Hämorrhoiden und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag davor... Wie jetzt wirklich? Ja, habe ich. Weil das ist jetzt nämlich der Moment, wo ich denke, ich gebe mehr Preis, als ich eigentlich wollte und du mich einfach nur trollst. Nee, ich glaube, fast jeder Mensch hat das. Also frag mal die... Hämorrhoiden? Ja, natürlich. Also die haben... Oder sich das Arschloch aus. Jeder hat auf jeden Fall Hämorrhoiden, so. Aber bei manchen kommen die halt raus. Ja, es hat jeder. Aber bei manchen kommen die halt raus und haben damit mehr Probleme als andere. So, und ich habe schon mal so Probleme gehabt, dass ich mir die mit so einem Gummi hab abfaulen lassen, oder wie man das nennen soll. Da war ich beim Arzt, der hat mir so ein Rohr hinten reingeschoben, hat immer ein Gummi drüber geschossen. Da war ich dann dreimal und dann fallen die praktisch so ab. Ja. Ja. Du, da gehört eine Menge Überwindung zu, da brauchst du gar nicht so lachen. Was meinst du, wie das erste Mal ist, wenn du auf so einem Stuhl sitzt und der schiebt dir so ein Rohr da rein? Und ich lach doch nicht über dich, ich habe nur gerade das Comeback-Video von John Cena gesehen. Das war mit Sicherheit ähnlich so ähnlich gut wie meine Hämorrhoiden-Operation. Ja, so, und übrigens, die WWE macht wieder einen Roster-Split. Ja. Das wäre ein Produkt schon nicht scheiße. Das nochmal halbiert. Du denkst, dass es nur halbiert wird. Warte mal ab. Ja. Die machen für jeden Wrestler eine eigene Liga. Ja. Dann Open Challenges en masse. Das Network muss ja irgendwas bringen. Wo wir gerade über deinen Kung-Fu-Sport geredet haben. Ich habe, wo war denn das? Egal, im Internet habe ich gelesen, dass das mit CM Punk man sich seitens der UFC überlegt, wie man am besten der breiten Masse klar macht, dass es wohl nie zu einem Debüt kommen könnte. Ich glaube, das ist der UFC mittlerweile scheißegal, weil ich gehe davon aus, dass Dana White und die Fertitta-Brüder daran interessiert sind, die UFC sehr kostenintensiv, muss man sagen, an Chinesen zu verkaufen. Ich glaube, da ist mehr dran. Als ja, darum geht's mir jetzt. Mir schon. Das sind halt die Aushängeschilder des Sports. Also wer ist hier im Punk? Nee, Dana White und die Fertitta-Brüder, die stehen halt so für die UFC. Und es würde mir schon irgendwie missfallen, wenn da so ein chinesisches Unternehmen sich einkauft. Ja, aber wenn die UFC verkauft, die wird ja nicht von Dana White verkauft. Also das signed ja nicht Dana White, sondern die Fertitta-Brüder, oder nicht? Das ist richtig, aber oder Dana White ist auch Anteilseigner. Also ist Anteilseigner. Aber ein sehr geringer Anteil. Aber wenn ich Herr Chinese wäre, ne? Mhm. Und kaufe die UFC, dann bedeutet das ja nicht unbedingt, dass Dana White weg ist. Oder möchte er raus? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Also, weil ich habe seine Biografie gelesen und da habe ich nie irgendwie mal raushören lassen, dass er mal früh aussteigen will oder so. Ja. Er kommt ja vom Boxen. Du musst so sehen, es stehen viel Probleme. Also, die gehen, glaube ich, eher Probleme aus dem Weg, die auf die UFC zukommen würden in den nächsten Jahren. So. Was wären denn das für Probleme? Ja, zum ersten Mal wird es, denke ich mal, ein ähnliches Gespräch geben mit den Kämpfern, wie es früher da in der NFL gab, vor ein paar Jahren. Also sprich, medizinische Bedenken. Concussions. Ja, nicht nur das, allgemein. Also du bist ja relativ du bist ja für dich selber verantwortlich, wenn du da in der UFC antrittst. So. Richtig. Und, wenn du dich jetzt da schwer verletzt, kommt die UFC, wenn überhaupt, dann nur freiwillig für irgendwelche Behandlungskosten und sowas auf. Also das müssen sie nicht. Und das ist erstmal ein Problem, weil da hängt dann schon wieder das nächste Problem mit dran. Ich bin der Meinung, dass das eigentlich keine freien Mitarbeiter sind. Und da sind auch viele andere Menschen der Meinung, dass die UFC-Kämpfer keine freien Mitarbeiter sind. So werden sie aber geführt, sprich, die müssen für alles selber sorgen, Altersvorsorge, pipapo. Und irgendwann wird einer mal vielleicht Bock haben, das Ganze vor Gericht zu klären, wie das eigentlich zu sehen ist. Und ich kann natürlich nicht einschätzen, wie ein Gericht dann darüber urteilen würde, aber jetzt einfach mit einem logischen Verstand kann man ja nicht von einem freien Mitarbeiter reden, wenn der gezwungen wird, so und so viel Kämpfe für die UFC zu absolvieren und außerhalb der UFC keine anderen Tätigkeiten wahrnehmen kann. Er kann ja nicht mal andere Klamotten tragen. Weißt du, zum Beispiel. Ja. Also ich kann verstehen, dass sie sagen, ich möchte nicht, dass du für eine andere MMA-Organisation kämpfst. Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn es dann darum geht, ja, hier Sponsoren werden vorgeschrieben, Mediatermine werden vorgeschrieben, allgemein Dresscode, also das greift mir dann zu sehr in so einen Wirkungsbereich eines freien Mitarbeiters ein. Also ich ist schwer zu sagen, weil ich ja kein Jurist bin, ob das einfach so möglich ist. Aber so richtig viele Freiheiten haben diese freien Mitarbeiter eigentlich nicht unbedingt. Nee. Und diese ganzen Probleme, dazu kommt ja auch noch so, momentan wird in den USA viel über diesen Muhammad Ali Act diskutiert, wo es auch da um Absicherung, um finanzielle Absicherung für Kämpfer geht. Ja klar, das ist ja der zweitgrößte Act nach dem Sister Act. Absolut, absolut. Und da sind wir wieder beim Wrestling. Goldberg ist auf dem Spiel. Goldberg ist jetzt ein spielbarer Charakter bei WWE 2K16. Hast du den mal gesehen? Ich habe das Interview gesehen, dieses 1,40 Interview bei 2K. Okay. Also ganz im Ernst, es ist nicht besser geworden mit seinen 49 Jahren jetzt. Also meine letzte WWE Sendung, die ich gesehen habe, liegt wirklich extrem weit zurück. Also es muss irgendwann im Januar gewesen sein, als ich für einen Monat die Network-Geschichte mir abonniert hatte, ja. Also ich kann dir sagen, ich werde dir auf diesem Kanal, in dieser Sendung werde ich dir Mitte Juli oder wann werde ich dir erzählen, was bei der Draft Lottery rauskam, denn die werde ich mir angucken. Also was heißt, die werde ich mir angucken? Da werde ich nicht nachts um 2-3 Stunden vorsitzen, sondern ich werde es auf jeden Fall durchskippen. Da kannst du mir aber glauben, wie sie das bewerkstelligen. Ja, das, ich kann es kaum abwarten. Das hörst du doch bei mir auch. Also ja. Ich bin wirklich sehr gut. Ja. Also das wird alles interessanter bei der UFC. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Dana White sich denkt, weißt du was? Lass andere Leute mit dem Scheiß dealen und ich nehme lieber Fettkohle mit, weil das haben sie da definitiv gemacht. Kann er sich neue Plastiktelefone kaufen? Ich glaube mittlerweile ist er umgestiegen. Der hat sie alle, ne, glaube ich. Der hat sie alle und ist mittlerweile, glaube ich, dann auch doch dem iPhone verfallen. Oder? Das ist wirklich eine Konsumschlampe. Ja, ist es. Irgendwann bricht selbst der stärkste Mann ein. Das ist leider so, muss man sagen. Nee, aber ich finde es schon interessant, was da so sich entwickelt jetzt gerade in der UFC. So an dem du wirst uns ja auf dem Laufenden halten. Am 30. Also am 30.06. wollen wir eigentlich aufnehmen, die erste Folge mit dem Peter. Und das müssen wir wahrscheinlich auf den 1.07. verlegen, weil meine Frau geht in der Eisdiele. Und da kann ich einfach danach nicht mehr aufnehmen. Das ist ausgeschlossen. Also müssen wir es auf den 1.07. legen. Und dann habe ich mir vorgenommen, wirklich sehr, sehr häufig zu senden in den Tagen vor UFC 200. Weil das ist für mich echt ein Happening, so ein Event. Und ich hoffe, ich kann dann auch Live-Bericht erstatten. Aus Las Vegas. Naja, ist ja egal. Kannst du ja behaupten. Das kann ja gar nicht. Ja, Hamburg ist ja im Prinzip das Las Vegas Norddeutschlands, ne? Was ist das Las Vegas Norddeutschlands? Hamburg. Ach so, du meinst im September ja, dann? Wenn es da diesen kolossalen Mega-Fight gibt. Ja, das ist wirklich. Also, ich hatte ja wirklich relativ große Hoffnungen, dass es endlich. Also ein Event in Deutschland gibt, das mich begeistert, weil die letzten Fight Nights waren eigentlich alle gut, die in Europa waren, so von dem Main Event her oder allgemein von der Card haben mich immer Kämpfe interessiert und also nicht nur jetzt, weil ich viel MMA gucke, sondern auch, ja, weil es bekannte Namen sind und interessante Kämpfer, nur also diese Deutschland-Card bislang, ich kann mich täuschen. Gibt's da noch einen Kampf außer dem Main Event? Naja, Latifi gegen Bader. Ja, das ist der Main-Event. Nee, der Main-Event ist Andrei Orlovsky gegen Josh Barnett. Zwei Heavyweights. Barnett wird, wenn du Glück hast, wenn du hingehst, wenn du Glück hast, wird er Orlovsky submitten. Relativ schnell. Das wäre die Idealvorstellung. Es könnte aber auch 5 Stunden gegrindet werden. Und das ist meine Vermutung. Und weißt du, was ich für eine Vermutung habe, was mir heute aufgefallen ist? Du kennst es doch bestimmt, ich war gestern in Warcraft, ne? In Warcraft. The Beginning im Kino. Warcraft. Okay, ach, ja, was ist das für ein Film? Ein Scheißfilm. Also, der Nerd würde sagen Warcraft. Ich muss mal nachgucken, was das jetzt ist. Warcraft. World of Warcraft. Ach so, das Spiel, ja, okay. Aber besser, um sich komplett zu denunzieren an der Kasse, haben wir dann direkt Warcraft gesagt. Warcraft. Wir haben uns vorm Kino haben wir uns mit Süßigkeiten eingedeckt, mit pikanten Cashewkernen und mit den blauen M&Ms. Und da ist mir eins klar geworden: Ich bin ja der Nahrungsindustrie sehr zugewendet, ne? Mhm. Wenn du eine ganze Tüte Cashewkerne isst, pikante, salzige, paprikatöse, dann hast du irgendwann genug, ne? Ja. Genauso ist es doch mit süßen Sachen, mit Schoki, mit den M&Ms und so. Irgendwann, das kann so lecker sein, aber irgendwann. Ja, irgendwann, da gebe ich dir recht, aber dieses irgendwann ist bei mir immer, also es dauert. Also so eine Packung M&Ms, blaue, die habe ich in 10 Minuten komplett weg. Ja. Und das sind dann nur 1100 Kalorien, habe ich mal ausgerechnet. Das glaube ich. Und das habe ich aber auch langzeittechnisch. Wir hatten zum Beispiel, ich und Lilly hatten eine lange Phase, eine Wrap-Phase, wo wir viele Wraps gegessen haben, mindestens zweimal die Woche. Mhm. Hey, kann ich nicht mehr sehen, die Scheiße. Kann ich nicht mehr sehen. Es geht nicht mehr. Ja. Und jetzt habe ich aber ein Produkt herausgefunden, was mir über die Jahrzehnte, über die letzten 30 Jahre nie überdrüssig geworden ist. Luft zum Atmen. Nee. So, jetzt pass mal auf, Ricky. Und zwar, das Ei ist zeitlos. Naja, Also ich... Ein Ei? Du kannst doch immer mal ein Ei essen. Pass mal auf, jetzt erzähle ich dir mal was. Ich habe ja dieses Ketogenic Diet gemacht. Und da kann man ja Eier essen, relativ viele. Und ich kann dir versichern, das Ei wird überdrüssig. Bei 9 Eiern an einem Tag und das dann... Am zweiten Tag waren es, glaube ich, 5. Also ich glaube, am dritten Tag waren Eier schon... sind schon ausgeschieden für die nächsten 3 Wochen. Und seitdem habe ich auch keine Eier mehr gegessen, seitdem ich diese Diät mal versucht habe. Wobei ich die jetzt auch wieder versuchen würde, weil ich eine andere... Ich bin entspannter, so muss man sagen. Beim ersten Mal hatte ich wirklich ein bisschen Angst, weil es überall hieß, so mit diesen Komplikationen, Kopfschmerzen, Verstopfung oder Durchfall und so. Und das hat mich tierisch genervt, diese Befürchtung zu haben, ach scheiße, jetzt kriegst du gleich Durchfall oder irgendwas. Es war merkwürdig. Also man hat sich auch merkwürdig gefühlt, aber jetzt so, wenn man es einmal gemacht hat, merkt man, es passiert eigentlich nichts. Es fühlt sich erstmal komisch an und danach. Nee, ich habe ja auch, das ist eines der Fächer, wo ich relativ gut abgeschlossen habe in der Ausbildung, das ernährungsphysiologische Thema. Da habe ich da wirklich sehr gut gewesen und ich kann dir sagen, wenn dir auf Zuckerentzug irgendwie Kopfschmerzen oder so Erscheinungen zukommen, dann kann ich dir die eine Lösung geben, fress einfach weiter Zucker. Ja, das ist mit Sicherheit also, ein Ansatz, aber den würde ich vorher erstmal überprüfen lassen. Immer pauschal irgendwie eine Packung Kinderriegel oder so kaufen. Also das ist mein Tipp, wirklich, ist das Beste. Mach's das Beste. Ja, wir haben jetzt hier das Verbot, dass zu Hause darfst keine Süßigkeiten geben und das findet man nicht ganz gut. Also ich fresse dann halt immer direkt davor, bevor ich nach Hause komme und dann gibt's zu Hause keine. Nee, also das habe ich schon versucht, diese offensichtlichen Süßigkeiten so ein bisschen aus meinem Leben zu verbannen. Dann lieber mal ein Stück Kuchen zu essen. Muss ich jetzt auch unbedingt machen, denn am 9.7. haben wir eine, deshalb muss ich ja Finca fit sein. Da sind wir auf der Finca auf in Mallorca. Und ich muss wirklich sagen, also ich hab schon zugelegt, muss ich sagen. Hab schon ordentlich zugelegt. Auch, dass mein Partner in Crime, der sagt mir das auch ab und zu mal, hier, der hier in meinem Haushalt wohnt. Also ja, das kann aber nichts mit den 4-5 Tüten Haribo zu tun haben, die du jeden Tag isst. Nein, eben drum. Du musst einfach mal beim Salat vielleicht mal das ein oder andere Radieschen weniger reinschneiden. Ja. Und dann auch nicht mit dem mit dem Salatblatt an sich einfach, weißt du, da muss man nicht immer so rumprotzen. Dann nimmt man einfach mal ein Salatblatt weniger im Mund und teilt sich das ein über den ganzen Tag. Ja, und da musst du nicht immer, also da schießt du einfach übers Ziel hinaus. Das ist mir schon ein paar Mal bei dir. Ich denke auch, ja, also. Und ich musste übrigens eine große Niederlage hinnehmen, wenn wir schon wieder beim Thema Gesundheit sind. Ich habe mich am Fitnessstudio angemeldet, war dann sehr intensiv im Fitnessstudio und habe dann eine Achillessehnenentzündung bekommen. Eine Reizung. Es war eine Entzündung. Das Problem war aber, als das dann so ein bisschen besser wurde, habe ich gedacht, na, du gehst gleich wieder 1,5 Stunden aufs Laufband. Ja. Und dann hat es mich wirklich richtig gefickt. Und dann konnte ich den ganzen Mai, ich konnte selbst zur Arbeit kaum richtig beschwerdefrei laufen. Und noch bis in meinen Urlaub jetzt hatte ich damit Probleme. Und jetzt diese Woche war ich zum ersten Mal wieder im Fitnessstudio, merk's immer noch. Also das sind jetzt schon 5-6 Wochen her. Es ist jetzt nicht mehr so schlimm und ich laufe jetzt gerade auch nicht, sondern wenn dann überhaupt Fahrrad fahren und dann halt viel mit den Kettlebells, die liebe ich ja übrigens. Also die Kettlebells ist das Geilste, was es gibt auf der Welt. Das ist, wenn ich das gewusst hätte, wie geil das ist, hätte ich sie mir gekauft und hätte sie mir in die Ecke gestellt und immer angeguckt. Weil das wäre natürlich das gewesen, was passiert wäre. Auf jeden Fall hatte ich wirklich nicht damit gerechnet, dass so eine Achillessehnenentzündung so langwierig sein kann. Das ist irre. Also nicht, dass es chronisch wird. Ja, liegt aber auch an einem selber. Da muss man dann auch gegensteuern und sich selber einreden. Nee, ist nicht chronisch. Und genau. Dann geht's auch wieder. Richtig. Nee, also das merkt man halt so, das ist ein extrem ungutes Gefühl. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es sind keine schweren Schmerzen oder so. Es fühlt sich einfach merkwürdig an. Es fühlt sich immer so an, als ob dir einer mit dem Daumen auf die Achillessehne drückt. Also unangenehm einfach. Und wie gesagt, ich habe mich da richtig geärgert, dass ich da so überpaced habe und nicht auf meinen Körper gehört habe in den ersten, 10 Tagen und dafür bitterlich bezahlt habe. Ach so, da kommen wir ja gleich zum nächsten Thema, Mensch. Jetzt ging. Was kommt jetzt? Vitor Belfort sollte mehr auf seinen Körper hören? Oder jetzt bin ich doch diese Woche wieder ins Fitnessstudio gegangen. Musste erstmal feststellen, dass dieses neue Fitnessstudio innerhalb von 6 Wochen vom Pöbel sozusagen dann zurechtgestutzt wurde, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist nicht mehr alles ganz so Schnieke. Mhm. Da fangen jetzt die ersten an, nicht richtig die Geräte sauber zu machen. Und dann hörst du auch so völlig Geisteskranke, die dann offensichtlich ihren 25 Kilo Blatt, das sie da auf so eine Gewichtsstange draufgeschoben haben, fangen sie dann an, einfach mal so aus 1,50 Meter runterfallen zu lassen und so. Ja, ja, das ist auch schön. Ja, also das kehrt jetzt so langsam ein, dass das Assitum da offensichtlich aufschlägt. Aber das Geilste war für mich diese Woche, als ich duschen war und komme aus der Dusche raus und da liegt mitten im Umkleideraum ein Moslem, der betet. So. Und zur Wand hin. Ich denke mal, gehen Mekka würde er geboten haben. Ist ja meistens immer nicht irgendwie zu einer Tür oder so. Das sieht ja immer meistens dann besonders lustig aus, weil sie an irgendeiner Wand sitzen. Er war meistbietend. Also er hat Richtung Spinntür geboten. Geboten hat er da. Ja. Jetzt pass auf. Und ich bin da raus mit meinem Handtuch um meinen Pimmel gewickelt und hab dann einfach mal so gesagt, du, stör dich das, wenn ich mich umziehe? Und da hat er überhaupt nicht reagiert, sondern weiter gemurmelt. Dann habe ich gedacht, naja, gut, dann mache ich das jetzt mal. Und habe mich dann nackig gemacht und mich umgezogen. Und habe ich mir schon so kurz gedacht, ob sich das der Mohammed so gedacht hat, dass da einer betet und der andere nackig daneben steht. Ja. Kann man gar nicht vorstellen. Und danach habe ich ihn nochmal gefragt, ob das eigentlich für ihn ein Problem ist, wenn sich da die Leute umziehen neben ihm, wenn er betet. Und er meinte so, nö, es ist jetzt nicht so super, aber ich kann ja, also ich jetzt könnte ja nichts dafür, weil ich komme halt aus der Dusche und da betet einer und so. Habe ich mich mit dem eine Weile unterhalten und habe festgestellt, dass der... Warte mal, jetzt. Hallo, einfach zumachen. Und habe festgestellt, dass er eigentlich ein ganz netter Mensch war. So. Also nicht... Warum denn auch nicht? Was bist du für ein vorurteilsgeschwängertes Stück Scheiße? Ja, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen. Er wirkte von seinem ganzen Look, nicht wegen der Religion oder so, er wirkte von seinem ganzen Look eher wie so ein asoziales Arschloch. So, ja. Und der jetzt dann kommt so, hey, was willst du? So ein Typ war das eher. Und ich war überrascht, wie er dann halt mir gegenüber aufgetreten ist. So, das ist mir eigentlich scheißegal, ob der jemand Richtung Mekka betet oder einen heiligen Papst anbetet. Ist mir alles scheißegal, darum geht's mir gar nicht um die Religion. Aber es gibt einfach so Typen, die sehen halt aus wie Assis. Auch da ist es mir scheißegal, wo die herkommen. Die sehen halt einfach aus wie Assis und dann erwartest du auch ein gewisses Assitum, das auf dich trifft. Ja. Und ich, weil ich halt ein respektvoller Mensch bin, wollte ich einfach wissen, ob das für ihn ein Problem ist, wenn er betet und ich ziehe mich nebendran um. Weil es wäre für mich kein Problem gewesen, 2-3 Bänke weiterzugehen und es da zu machen. Ja? Aber wenn der sagt, du, ich bin da in so einer Art Delirium, mir ist das alles scheißegal, was da gerade um mich herum passiert, ja, dann ist es mir halt auch scheißegal. Also, weißt du, also ich kann da ja Rücksicht nehmen, wenn ich weiß, dass es für ihn wichtig wäre und mir ist die Möglichkeit geboten, darauf Rücksicht zu nehmen, dann werde ich das auch tun. Nur wie gesagt, ich habe nicht mit seiner sehr liberalen Art so gerechnet. Also er war einfach, das war ein lockerer Typ. Ja, und der wirkte halt nicht so, weil er ja auch tätowiert und dann so ein Assi-Bart hat er gehabt und seine ganze Art laut zu reden hat mich schon so ein bisschen erstmal verstört, muss man sagen. Ja. Aber es war alles in der Art und Weise, was er gesagt hat, total höflich. Nur er kann offensichtlich jetzt zum Beispiel nicht ruhig mit dir reden, sondern wird dann immer sehr laut, ist mir aufgefallen beim Reden. Ja, war aber eine schöne Erfahrung, wenn man da so aus der Dusche kommt und da betet einer. Das glaube ich. War der denn angezogen? Ja, der war angezogen. Ich überlege gerade, ob der komplett bekleidet war oder nur eine Hose. Oder hatte der nur ein Handtuch? Nee, das war auf jeden Fall mehr. Ich glaube, der hat halt seine Trainingssachen angehabt. Ja, ich glaube, der hat seine Trainingssachen angehabt. Und ich meine, ich habe mir dann schon so Gedanken gemacht, dass das echt extrem ins Leben eingreift, wenn du dich da an diese Regeln hältst. Also ja, das, da gehört ja auch eine gewisse Überwindung dazu, das zu machen. Das Disziplin, ja. Dich einfach davon Spinn zu setzen, ja klar. Ja, weil du musst ja davon ausgehen, dass da ständig Leute rein und rausrennen. Und ich würde mir da total bekloppt vorkommen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, aber was macht man nicht alles für Allah? Ja, viel. Gibt's einiges, was man da... Ja, allerhand Sachen, wa? Ja. Tja. Ja, naja, wenn er diese Sendung hört, dann bin ich mal gespannt. Meinst du, dass er mich dann mit der Machete erwartet beim nächsten Training? Nee, ich glaube mit anderen Utensilien. Ich mache alles mit. Da bin ich. Ja? Ja, da kannst du. Du, ich muss mal ganz ehrlich was sagen. Ja? In diesen Zeiten bin ich wirklich müde und satt vom Konsumieren. Ich habe die Lust auf Konsumieren verloren. Heute war wieder das beste Beispiel, da kam der erste Trailer für Sharknado 4 raus, ne? Das ist ja ein Weltfilm. Da hab ich mir gedacht, ach, guckst du dir mal schön den Trailer an auf dem Handy. Und da kommt vor dem Trailer, der irgendwie 40 Sekunden geht, ein 1 Minute 13 langer Trailer zu einem anderen Film, zu Alice in Wonderland 2. Und das ist wirklich jetzt auch, wenn ich mir auf Sport1.de auf der Mobile-Seite irgendwas angucke, du kannst dir kein Video angucken, weil sofort irgendein scheiß Werbeclip kommt, der dreimal so lang ist wie das Essentielle, was du eigentlich sehen willst. Du, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich klicke auf nichts mehr drauf im Prinzip. Wenn mir irgendwer ein Video schickt oder so, auch bei YouTube, ich habe da einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf. Möchte einfach nichts mehr wissen. Filtert das eigentlich deinen Adblocker nicht raus? Auf dem Handy? Ach, auf dem Handy, ja, okay. Ja. Das ist alles stimmt, auf dem Handy, stimmt. Ja. Aber da gibt's ja mittlerweile auch Adblocker. Ja, Ich hab nie einen gehabt auf dem iPhone. Ich habe auch jetzt keinen auf dem Galaxy. Ich gucke jetzt nicht so oft Videos auf dem Handy an, muss ich ehrlicherweise sagen. Dann und wann schon, aber das meiste eigentlich über Twitter und Facebook. Weil die laden ja mittlerweile da auch lange Videos hoch. Und dann sind die oft werbefrei. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich hatte das auch schon, dass ich irgendwie dadurch die Gegend geklickt habe und wollte dann was sehen und dann, wie du halt sagst, da ist irgendwie so ein Clip 35 Sekunden lang und dann kommt vorher original 16 Minuten Werbung. Hatte ich schon. 16 Minuten Werbung. Und du konntest es nicht wegklicken. Das war Wahnsinn. Da stand das so richtig dran, 16 Minuten. Das gleiche ist übrigens auch bei Sky, auf Sky Go. Da könnte ich jedes Mal kotzen. Ich bezahle doch diesen Dienst. Genau. Streaming-Dienst. Und dann, das habe ich auch noch nie verstanden, wie bescheuert ist es denn, mir Werbung für Sky zu zeigen, bevor ich jetzt dann Sky gucken will? Also, das habe ich noch nie verstanden. Ich hab das noch nie verstanden, warum die mir bei Sky Go Werbung einblenden. Für Sky. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich benutze halt Sky Go sehr viel in der Küche, ne? Wenn ich irgendwas mache. Am Sonntag habe ich ein relativ aufwendiges Gericht gemacht in der Küche. Und da habe ich halt nebenbei Formel 1 laufen lassen, ne? Weil ich mir dachte, ach Mensch, hier 15 Uhr, kannst du mal einfach nebenbei laufen lassen. Ja, klickst du dann an, startest du erstmal diese völlige clumsy Scheiß-App. Diese App ist auch völlig scheiße, die ist auch so lahm und träge und schwer und scheiße. So, und dann klickst du endlich mal nach einer halben, dreiviertel Stunde da auf das... Weil du auch nie was findest. Ja, genau. Wenn du das findest, dann scrollst du da erstmal, was irgendwie voll nicht intuitiv ist. Und dann hast du das Formel-1-Video, deinen Formel-1-Stream. So, dann kommen aber erstmal, jetzt neuerdings kommt da nicht mehr ein Clip vorher, dann kommen jetzt schon normalerweise zwei. Ja, ich gucke ja da Game of Thrones, das ist immer so. Wenn du zur Primetime guckst, zwei, drei Clips vorneweg. Habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, nee, ich habe auch keinen Bock mehr, wirklich. Und da bin ich ja froh, dass bei der UFC, also beim Fight Pass, das noch nicht Einzug gehalten hat, so extrem. Ja, befürchte es aber wahrscheinlich noch nicht, oder? Ich kann es nicht abschätzen. Ich denke mal, solange sie Geld verdienen genügend, werden sie da keine Werbung schalten. Ich meine, es kommt trotzdem auch Werbung für Fight Pass auf Fight Pass. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die ein Signal produzieren für die Welt und manche Prelims halt in weiß ich nicht, im Fernsehen in den USA laufen. Ja, dann im Fernsehen laufen, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da ja kommt. Wobei, ja, ich meine, damit kann ich leben. Die sind so kurz, die sind meistens nur 30 Sekunden oder so. Damit kannst du noch umgehen. Weißt du, machst da halt die Mühle an. Und du, bei so einem langen Event bist du fast mal froh, wenn du mal 30 Sekunden irgendwo hingehen kannst, pinkeln oder so. Weil die Dinger gehen ja immer 6-7 Stunden. Das hat sich ja nicht geändert. Obwohl es ja da ein Umdenken gibt in der UFC. Man möchte wieder weniger Events, kürzere Events sind angedacht. Weil die sich auch, also im Gegensatz zur WWE, um das aufzugreifen, hören die so ein bisschen auf ihre Community. Und stellen fest, okay, ich erinnere dich da mal an unsere MMA-Radio-Zeit, als es wirklich zwei Events am Tag gab und so Scheiß. Ja. Da haben sie ja dann auch relativ gegengesteuert und diese Scheiße gibt's gar nicht mehr und du hast jetzt auch wieder häufiger mal zwei Wochen kein Event. Und das ist ganz wichtig gewesen. Und das wollen sie wohl noch mehr zurückschrauben und überlegen sogar in Zukunft dann nur so 6-7 Fights pro Abend zu bringen. Ja, das finde ich eine richtige Überlegung. Also ist einfach zu lang und zu viel. Ja. Das ist das Problem. Alle wollen dich irgendwie tierisch bei der Stange halten mit irgendeinem Scheiß. Das merkst du ja auch beim Fußball jetzt wieder. Nicht nur jetzt, sondern auch sonst. In den letzten Wochen gab es fast keinen Tag, an dem du nicht irgendwelchen Fußball gucken konntest. Also das ist manchmal dann auch zu viel, finde ich, und tut dem Ganzen dann irgendwie nicht gut. Nee, nein. Zu viel des Guten ist nie gut. Ja. Zu viel ist nie gut. Ja. Und der Warcraft war nichts. Das war überhaupt nichts. So, also, haben wir ja was gemeinsam, weil ich habe X-Men geguckt am Montag. Pass auf, so Warcraft, also ich habe in den Mitte der 90er, 94 glaube ich, kam das erste Warcraft of Orcs and Men raus. Habe ich auf Windows, auf der alten Windows-Mühle mit meinem Kumpel Keule, habe ich das gezockt nach der Schule. Ja, Keule. Sebastian Kloß. Keule. Habe ich gezockt, bis wirklich gar nichts mehr geht. Wir haben, das war also Echtzeitstrategie, ne? Ja. Bis zum geht nicht mehr. Zweiten Teil. Weil ich das jetzt nicht irgendwie eine Jokusfrage, meine ich ernst. Das ist praktisch, wenn ich so drauf gucke auf sich bewegende Horden. Genau, so kleine Männekiekel. Okay. Es ist aber nicht das, wo ich dann mit so einem Typen mit dem Schwert durch die Gegend renne. Nein, das ist World of Warcraft. Da spielen völlige Wichsschweine. Das können jetzt auch alle, die wir diesen Podcast hören und Warcraft spielen, World of Warcraft, die sollen sich mal ficken. Ja, das sind alles geisteskranke Schweinewichser. Macht ja keiner, steht ja so auf der Verpackung, glaube ich, auch drauf. Auf bei WhatsApp? Nee, bei World of Warcraft steht, glaube ich, genauso wie du es gerade beschrieben hast, auf der Verpackung drauf. Dass alle, die da spielen, dumme Fotzenschweine sind. Ja, exakt, so habe ich es gelesen. Ja, das kann gut sein, ja. Kick. So, und dann auch der dritte Teil, das dritte Warcraft, das habe ich auch gezockt, bis zum allerbittersten Erbrechen. So, und das ist halt so der Grund, warum ich mir dachte, auch so gehe ich mal da rein, ne? Ja. Die Reviews waren ja schon mal nicht so ganz so toll. Der Trailer war schon mal nicht so ganz so toll. Der Trailer war schon mal richtig scheiße, aber ich habe mir gedacht, hey, guckst du dir einfach mal so ein bisschen Orks gegen Menschen Schnetzelei an. Aber du, der Film war ab 12. Ja. Das hat ja Herr der Ringe noch ganz gut kaschiert, ne? War das eigentlich in dieser Reihe das erste, was ab 12 war? Waren die Spiele immer ab 16 oder ab 18 und der Film dann ab 12? Wahrscheinlich schon, oder? Ab 18 nicht, aber ab 16 würde ich sagen, ja. Schön. Ja, und das war so, ich kann gar nicht großartig, also ich habe es in meinem Tweet dann zu dem Film, also der Film springt wirklich in einem Fettnäpfchen, von einem Fettnäpfchen ins andere. Der Film bedient so alle Klischees und alle, da kommen dann so pathetische Sprüche teilweise, wo du dir einfach nur denkst, das hat der nicht gesagt. Das kann doch nicht dann ernst sein. So. Ist das so 300-mäßig dann, oder? Ach, ja, so von der pathetischen Seite her auf jeden Fall, aber von der Action ist es eher Disney Channel. Okay, das ist natürlich ein bisschen also scheiße, wenn du den Film bist. Ja, und diese Orks sehen so scheiße aus, wirklich. Wir sind im Jahr 2016, was ein schönes Jahr ist, aber wir sind definitiv noch nicht so weit, dass wir komplett CGI-animierte Männchen gegen Menschen kämpfen lassen. Es geht nicht. Es sieht einfach nur völlig scheiße aus. So CGI in CGI ist ganz okay, da versinkst du halt in diese Welt. Aber sobald ein echter Mensch gegen einen komplett CGI-animierten Ork kämpft, ist es einfach nur noch schlecht. Und der Film, und da kommt's ja auch schon obendrauf, on top kommt auch nochmal, dass der Film natürlich wieder ewig lang geht, ne? Wie lang geht der? Ja, 140. Ja, so wie X-Men. Habe ich mir auch wieder gedacht. Gott sei Dank, 2 Stunden 20. Das verstehe ich. Gut, das ist eine Diskussion, die brauchen wir nicht führen. Das ist mittlerweile die Denkweise, dass alles unter 120 Minuten ist kein Film. Damit müssen wir, glaube ich, klarkommen. So, und, ja. Also der Kannst du dir vorstellen, wie lang die Director's Cuts dann immer noch sind? Von Batman vs. Superman bin ich mal gespannt. Ja, es gibt, der Film gibt war nur Scheiße. Der Grund, dass es dass Filme überhaupt erträglich sind, eigentlich müssten immer die Typen, die einen Schnitt machen müssten, am meisten gehuldigt werden. Weil wenn die ganze Scheiße drinnen bleiben würden, was die ganzen Regisseure da drinnen lassen wollen, dann wäre unerträglich, der ganze Mist. Ich habe noch nie einen Film gesehen, der besser wurde durch einen Director's Cut. Noch nie. Nee, das stimmt. Da hast du recht. Natürlich wird jetzt irgendeiner sagen, ja, bitte. Ja, genau, WoW spielen. Und also, ne, eben weil ich in meiner Kindheit diese 3 Warcraft-Spiele gespielt habe, plus Duncan Jones, der Regisseur. Der hat Moon gemacht und Source Code. Moon ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und Source Code war auch ganz nett. Hast du beide wahrscheinlich nicht gesehen? Ja, ne? Source Code weiß ich aber so, mit was es da geht. Oh, mit dem Zug da, wo er dann in der Zeit springt. Oder, nee, nicht in der Zeit, sondern, doch eigentlich schon dann in der Zeit, ja, oder? Ja, doch. Ja. Aber es ist innerhalb eines Programms, oder wie ist das genau? Ich glaube. Ich habe damals irgendwie eine Review mal darüber gehört und dachte, ach Mensch, kannst du dir mal angucken und bislang hat es sich nicht ergeben. Guck dir lieber Moon an. So, und das sind halt, also Moon, phänomenal. Source Code, wirklich ganz nett. Da habe ich mir gedacht, ach komm, der wird doch nicht völlig versagen, der Typ, ne? Doch. Das ist anscheinend so der typische Fall wie Colin Trevorrow. Nee, Colin Trevorrow. Ist das der, der jetzt den achten Star Wars macht? Wer hat denn den Godzilla gemacht? Google mal schnell. Der Godzilla. Auf jeden Fall hat der Jimmy Page. Monsters gemacht, was einer meiner Lieblingsmonsterfilme ist. So, weißt du, so Oldschool-Monsterfilme. Meinst du Gareth Edwards? Ja, wusste ich doch. Genau. Der hat Monsters gemacht und danach hat er irgendwie Godzilla gemacht. Und da war dir völlig klar, okay, gib den ein kleines Ensemble, gib dem wenig Geld, gib dem einfach viel freie Kreativität, so, aber gib dem nicht viel Geld. Und ich glaube auch bei diesen ganzen großen Blockbustern wie X-Men oder wie, was habe ich gesehen? Warcraft. Da quatschen, glaube ich, auch die Studios mega mit rein, oder? Meinst du nicht auch? Also was mich halt, ich muss es aber, ich habe es auch zum Tobi schon gesagt, ich schicke erstmal vorne was weg. Und zwar ist es halt einfach so, dass ich diese Superhelden-Scheiße kann ich nicht mehr ertragen. So, Punkt. Ich weiß natürlich, wenn ich in diesen Film gehe, es ist ein Superheldenfilm, also so. Aber ich habe mir gedacht, ja, ja. Es geht mir ja bei diesen Kinogängen am Montag mehr so um das Ritual als um den Film an sich. Ja. Und dennoch war ich neugierig auf X-Men. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Deadpool mich so ein bisschen scharf darauf gemacht hat, ob man jetzt bei X-Men auch so das ein bisschen hinbekommt, diese Comedy-Variante. Ja, aber das Ding war doch schon durch, als Deadpool da seinen Hype erfahren hat. Ja, aber ich habe einfach, also es war halt so, dass ich vorher gar nichts mehr mit X-Men anfangen konnte. Ich habe den ersten gesehen und danach habe ich gesagt, fickt euch, die Scheiße gucke ich mir nie wieder an. Ich finde die auch alle grauenhaft. So, und dann gucke ich mir Deadpool an und dann habe ich darüber nachgedacht, mich mal mit diesem X-Men-Universum zu beschäftigen. Das hat dann daran gemündet, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe mit in diesen Film. Und ja. So vom Cast her war ich auch einfach mal gespannt, was natürlich, du ja. Da, also ich mochte halt bei American Horror Story den Evan Peters immer. Und ich wusste gar nicht, dass der da mitspielt. Und dann sehe ich den da und der hat ja noch mit die coolste Rolle da als Quicksilver. Und der bringt es auch ganz. Ach so, das ist Quicksilver. Ja, der bringt es auch noch ganz gut rüber. So. Also es ist immer mal, es ist nicht lustig, aber es ist okay. Also da gab es Schlimmeres. Aber relativ schnell wird wieder klar, dass diese Charaktere bei X-Men nicht deswegen besetzt worden, weil die so gut passen, sondern weil die halt den Namen haben, den sie haben. Und das merkst du im Film. Das geht mir dann schon tierisch auf den Sack mit Jennifer Lawrence und so. Du merkst ganz genau, was hier mit dem Kinozuschauer gemacht werden soll. Es geht da nicht um, wie heißt die, Mystique, sondern es geht eigentlich darum, dass Jennifer Lawrence in diesem Film mitspielt. Und das lenkt mich also vom Film McAvoy ab. Und Fassbender spielen ja viele und Oscar Isaac spielen ja eigentlich nur gute Leute mit. Ja, ja, der Fassbender, genau. Der, aber mit dem wäre ich eh nicht so richtig warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mit dem Schauspieler oder mit Magneto? Also oft mit dem Scheiß da, Magnete und so ein Dreck. Wenn ich das sehe, hier setzt sich da hin, machen hier das Eisen aus der Erde, der hat da einen Dachschaden. Jetzt mal ohne Scheiß. Jeder, der über 12 ist und sich so eine Kacke anguckt, der gehört einem in die Fresse gehauen. Ohne Scheiß jetzt mal. Superhelden, so ein Scheiß. Geh in deinen Superhelden-Dreck-Pyjama und leg dich in deinen Superman-Helden-Scheißloch-Bademantel irgendwie in dein Bett und dann denk da über deine Scheiß-Superhelden-Scheiße nach. Wenn du ein erwachsener Mann bist und ein Haare am Sack hast, dann guckst du dir diesen Superhelden-Scheiß an. Das geht einem so auf den Sack. Aber sonst war eigentlich auch scheiße, der Film. Nee, und was hast du denn gegen Michael Fassbender? Ich weiß nicht, jetzt muss ich mir überlegen, ich habe natürlich den Ding mit ihm gesehen hier, den Gates, nicht Gates. Das ist natürlich, ist ja gemein. Steve Jobs habe ich gesehen. Jetzt den. Oh, ganz schön, war das ein Freudschau? Das war Absicht, natürlich. Ja. Also ich habe den Steve Jobs gesehen, das fand ich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich nicht gesehen, ja. Dann habe ich jetzt den X-Men gesehen, dann habe ich noch irgendeinen mit dem gesehen. Fand ihn auch nicht so gut. Ich weiß, dass der in Prometheus oder wie der hieß da, der soll er wohl super gewesen sein. Das habe ich nur mal bei so einer Review gehört. Ja, hat er nicht bei Prometheus diesen alten Mann gespielt? Der weiß völlig, nicht. Ja, diesen. Da haben alle nur geschwärmt, wie gut der ist in diesem Film. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, es sind dann doch nur die zwei. Ich gucke jetzt hier gerade, ich habe sonst keinen X-Men mit ihm gesehen. Ich habe Macbeth nicht gesehen. Hast du Shame mit ihm gesehen? Shame, da muss ich mal draufklicken. Auf den Film Shame. Nee, glaub nicht. Nee, also sagt mir jetzt so nix. Nee. Das ist super, ja. Ja, also, ja, da gibt's bestimmt auch noch Filme, die ich mit ihm gucken kann, die gut sind. Ach nee, der hat doch bei Prometheus hat er doch diesen Roboter gespielt, da glaube ich, ne? Weiß es nicht, ich habe den nicht gesehen. Ja, diese Weißt du, jetzt sehe ich. Guy Pierce war der alte. Wegen Assassin's Creed. Da habe ich den schon mit in Verbindung gebracht, weil ja Assassin's Creed, der spielt er ja mit und deswegen. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wo habe ich den denn noch gesehen? Dann war das das. Aber irgendwie werde ich mit dem Typen nicht so richtig warm und ja, also wie gesagt, dieses ganze X-Men, ich ertrag den Scheißdreck nicht mehr. Du fährst natürlich auch diese Deutschlandschiene nicht so, ne? Was meinst du? Ja, weil er in Heidelberg geboren ist. Ach so, das ist mir immer scheißegal. Ja, das weiß ich, ja. Wobei, ich sagen muss, natürlich finde ich das cool, wenn jemand aus Deutschland, sag ich jetzt mal, in Hollywood großen Erfolg feiern würde. Aber mir reicht da nicht so ein Scheiß aus, wie hier der Daniel Brühl, der mal nicht ganz so scheiße gespielt hat in Civil War. Ja, also weißt du, das ist so, das reicht mir halt nicht aus. Das sind halt immer so, ja, es ist mir zu wenig. Also möchte ja schon einen cooleren Typen abfeiern dürfen als Daniel Brühl, der ja für mich jetzt nicht gerade der coolste Shit ist. Aber ich sag dir dann, was wir nächsten Montag gehen und darauf freue ich mich wahnsinnig. In Nice Guys. Ja. Ich befürchte, dass ich natürlich durch die deutsche Synchronisation so ein bisschen wieder ins Fettnäpfchen greifen werde. Aber die englischen Trailer waren so gut, dass das innerhalb von kürzester Zeit einer der meist erwartetsten Filme von mir wurde. Nice Guys. Habe ich richtig Bock drauf. Bin mal gespannt. Ryan Gosling, ne? Und Russell Crowe. Ja, super großartig der Trailer. Oder die, ich habe zwei Trailer gesehen, die waren wirklich fantastisch. Dann habe ich die beiden bei Jimmy Kimmel gesehen, das war super lustig. Und ich habe so Lust gekriegt auf den Film und hoffe inständig, dass der Film mich nicht enttäuschen wird. Aber ich vermute, ich habe mit dem Tobi schon drüber geredet, dass die Synchronisation mich wieder so ein bisschen abfacken wird. Wobei bei Deadpool hat's auch gut geklappt. Also ja, da kann ich mir vorstellen, dass das im OV noch geiler ist, aber absolut. Es war für deutsche Verhältnisse wirklich gut, die Synchronisation. Eventuell können wir da am Donnerstag dann drüber reden, über Nice Guys. Ja. Weil wir haben nämlich, als wir in Warcraft waren, also ich bin ganz ehrlich, wir waren um 17.40 Uhr im Kino und es waren nur 8 Leute im Kino und wir haben uns, und die alte Nuss da an der Kinokasse, du siehst ja dann immer, welche Plätze du dir gerade kaufst, ne, auf so einem Screen so. Und dann wollte ihr uns Premium-Loge verhökern. Naja, ich hab gedacht, hat sie schon hier 23 Euro gesagt? Habe ich gesagt, nee. Was? Mäuschen. Naja. Ja, habe ich gesagt, nee, wir nehmen ruhig Parkett. Dann haben wir uns natürlich Premium-Loge hingesetzt, ja, völlig klar. Ja. Auf jeden Fall saßen wir da ganz alleine, hinten so, Premium-Loge und weil der Film wirklich so unglaublich dämlich war, haben wir uns dann einfach nur unterhalten, so was wir denn nächste Woche gucken könnten. Und dann fiel uns eigentlich nur Nice Guys an, wobei der Film mich überhaupt nicht anmacht. Also ganz und gar, ich hasse Russell Crowe. Ja. Ich mag natürlich sehr, ja, ich finde ihn völlig bescheuert. Da gebe ich dir sogar recht. Mir ging Russell Crowe, also eigentlich seit Gladiator tierisch auf dem Arsch. Mhm. Aber in dem Trailer fand ich den so gut, dass ich Bock drauf hatte auf den Film. Na, siehst du. Also das hat er geschafft, der Film. Und ich fand seinen Auftritt bei Kimmel auch cool. Und das hat dann gereicht, dass ich sage, ja, zieh ich mir rein, hab ich Bock drauf. Es gibt sonst noch Money Monsters, könnte man sich nur angucken. Da war der Tobi aber schon drin. Ach, meinst du, das ist was? Ja. Mit Clooney? Ja, das wird jetzt kein großer Film sein, so, ja, aber. Das ist doch so ein typischer Sky-Film, den du mal guckst, wenn er. Ja, das auf jeden Fall, aber das sind ja so viele Filme. Ich meine, in X-Men geht ja eigentlich auch, da würde ich nie ich würde den Film nie angucken, so muss ich sagen. Ich gucke den wirklich nur an wegen diesem Ritual. Also, das finde ich einfach geil, jeden Montag ins Kino zu gehen und ich kann es gar nicht sagen, warum. Also Tobis Freundin hat uns auch mal gefragt, warum setzt ihr euch nicht einfach in eine Kneipe und quatscht da? Aber es ist irgendwie dieses ins Kino gehen und danach noch eine halbe Stunde darüber reden, das bereichert mich. Also das ist einfach, macht Spaß. Also dann über dieses Thema zu sprechen, ja. Es regnet bei uns schon wieder. Regnet jetzt, glaube ich, den 5. oder 6. Tag hintereinander. Meine Güte. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und Sonntag hat Lilly Geburtstag. Und da gibt's im Haus gibt's große Grill-Sensation. Gibt's Grill-Sensation. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn es da nicht regnen würde. Dann gucken wir mal nach. Ja. Sonntag, Hannover. Jetzt habe ich Hannover ohne A geschrieben. Ja, aber das findet er auch so. Der Dennis hat ja seinen Mini-Works abgeholt letzte Woche. War ich richtig neidisch. Das ist ein geiles Auto. Ja, echt? Mini-Works ist ein krieg das geiles Auto. Es soll schönes Wetter geben. 28 Grad und überwiegend sonnig. Also da kann es einen wirklich schlimmer treffen am Ehrentag. Das ist schön. Und das wird auch schön am Freitag. Da, also es ist ja noch unbewohnt, ne? Aber es ist Hannover. Ja noch, da, ja, es ist im Prinzip auch unbewohnt. Nach dem atomaren Regen, der darunter ging, ja. Ist es noch unbewohnt. Aber da ist ja noch Lillys alte Einrichtung, was wir nicht mitgenommen haben, also Küche und sowas ist da halt noch alles drin, ne? Mhm. Und da werde ich mich mit meinem Kochkumpan, werde ich da am Freitag, werde ich da für den Sonntag vorkochen. Und da habe ich, du glaubst gar nicht, wirklich, ach, auf mich ganz, ja, wir grillen am Sonntag. Ja, was kochst du denn davor? Ja, so Salate und ich mache auch Dessert, Parfaits und sowas. Ach, das nennt man also, trotzdem kochen? Ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Nö, ja, würde ich schon ja, sagen. Okay. Ja. Ja, ja, nö. Also ich koche Wasser, um das Ei aufzuschlagen. Für das Parfait. Also bin ich fein raus aus der Nummer, rhetorisch. Parfait, wüsste ich gar nicht, was es ist. Ich dachte, wenn du mir sagen würdest, denk dran, Leute, es gibt Parfait, da würde ich erstmal beim H&M fragen, ob die Parfait haben. Also, weil ich dachte, das wäre irgendwie ein Dresscode oder so. Ja. So. Oh, das war auch was. Ich war auf einer Blaulichtparty. Da waren nur Polizisten, Ärzte, Polizisten und was ist das dritte Blaulicht? Feuerwehrleute. Und da habe ich gedacht, weil auch mein Kumpel erzählt hat, ah, das ist ganz fancy und ganz bla bla bla. Und dann ist das Sodom und Gomorra, das größte Fickelage, was ich seit langem erlebt habe. So viel zu unserer Upper Class da, weißt du, zu unseren Beschützern unserer Nation. So, aber jetzt nochmal zurück zu Freitag. Ich freue mich wirklich schon die ganze Woche darauf, weil wir werden ganz alleine sein da oben, werden uns Bierfässer holen, also diese 5-Liter-Fässer. Und dann geben wir uns da radikalst die Kante und kochen da ein bisschen was. Ich weiß nicht warum, aber ich freue mich so mega drauf. Was für ein Bier trinkt ihr denn dann? Also ich möchte ein Fass Köpi. Ja? Mein Kumpel Kevin ist eigentlich auch ein Köpi-Freund. Wir sind des Köpis sehr angetan. Und dann, also wir holen uns erstmal 3 Fässer. 5 Liter, 15 Liter für 4 Mann. Wir müssten Stroh rum, sondern in Strohschnaps. Das ist wirklich das Beste, was ich je getrunken habe. Muss ich mal gucken. Gibt es bestimmt auch bei euch da in eurem Land. Beim Rewe oder was? Ja, ich weiß nicht, wo es das gibt. Ich hab's auf einer Alm gekauft. Was ist denn das? Das ist halt Schnaps auf einer Alm. Wir sind ja da gewandert. Und dann kriegst du ja immer, wenn du auf einer Alm dann warst und da so einen Kaffee trinkst, kriegst du danach einen Schnaps. Und Strohrum heißt das. Nee, das heißt, also es gibt verschiedene Schnäpse. Die meisten haben irgendwas Süßes, so Himbeer, Holunder oder irgendwie sowas. Wie heißt denn dieses Getränk? Heuschnaps. Heuschnaps. Genau. So. Und dann habe ich diesen Heuschnaps gekriegt auf einer Alm und wir waren so baff, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Schnapsfreund. Also damit kann ich nichts anfangen. Und es war so erfrischend, mal einen Schnaps oder so erquickend, muss man sagen, einen Schnaps zu trinken. Der seinen Sinn erfüllt hat, nämlich irgendwie so ein cooles Gefühl so kurz, weißt du, so wenn du so einen Schnaps trinkst, das brennt dann manchmal zu sehr und der eben nicht, der ist genau richtig. Ich kann es schwer beschreiben, dafür habe ich einfach zu wenig Ahnung von Schnaps, aber ich trinke den und denke mir nach so einem kleinen Schnäpschen, ey, das war gut. Oh, Ricky, gerade im Ticker Watch Dogs 2 wurde für die E3 bestätigt. Ja. Na, da kannst du dich auch mal was freuen, oder? Bist du natürlich bei mir jetzt gerade absolut in der falschen Adresse, ich komme ja wirklich nicht zum Spielen. Ich habe echt keine Zeit wegen dem Fitnessstudio. Du, ich habe auch Uncharted nicht durch, also ich habe auch. Ich habe das Spiel nicht mal. Ich nehme mir nur noch Zeit für UFC gerade und eigentlich da auch nicht, sondern ich mache jetzt am Samstag wieder einen Twitch-Stream und mache da so eine Prediction-Ausgabe. Es hat tierisch Spaß gemacht vor UFC 198. Was hast du da gemacht? Da habe ich einfach mal gesagt, so, was machst du jetzt hier? Da hatte ich gerade UFC 2 neu. Dann so, ach komm, machst du mal einen Twitch-Stream und gibst so deine Tipps ab. Und das haben sie ja jetzt echt cool gemacht, dass du die Fight-Cards, die Main-Card meistens durchspielen kannst. Also, dass sie einfach auch genügend Kämpfer jetzt mal mit in den Roster gepackt haben, dass du mal aktuelle Fight-Cards nachspielen kannst. Und dann läuft es so ab, dass du zuerst deinen Tipp abgibst. Also, du sagst, was weiß ich, Verdum gewinnt in der zweiten Runde durch Knockout gegen Miocic. Oh, Fabrizio. Ja, zum Beispiel. Und dann bist du danach, also das wird dann so in so einem Ranking, kannst du dann Punkte gewinnen und so, das ist mir alles scheißegal. Auf jeden Fall kannst du dann danach versuchen, das Ergebnis, das du getippt hast, selber nachzuspielen. Und das hat echt Spaß gemacht, darüber dann zu reden, so ein bisschen über die Kämpfe, die anstehen. Und da haben sich dann auch so 10 Leute versammelt und haben sich das angeguckt, haben immer mal wieder so Fragen gestellt. Ich habe den Chat eingeblendet. Und das waren 2 wirklich richtig coole Stunden. Da habe ich mir gedacht, das machst du bei 199 jetzt auch wieder am Samstag. Ich weiß noch nicht wann, ich denke mal so 21 Uhr. Das schreibe ich dann auf Twitter, falls da jemand zugucken möchte oder zuhören. Es geht mir da nicht darum, dass ich die geilsten UFC 2 Skills drauf habe. Überhaupt nicht. Ich spiele das Spiel viel zu wenig, obwohl es echt super ist. Aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Aber so ein bisschen darüber zu labern und wenn dann ein paar Leute mal eine Frage, nicht jetzt so, dass ich der Allwissende bin, aber einfach so, hey, was sagst du zu den ganzen McGregor-Fu und so. Das macht einfach Spaß. Also es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht bei 98, bei 198. Und deswegen mache ich das jetzt am Samstag wieder vor UFC 199. Jetzt sind doch diese Selfie-Shirts so beliebt, ne? Das sagt mir wieder nix. Ja, diese Promis haben doch jetzt immer T-Shirts von sich selbst an. Okay. Miley Cyrus, habe ich das mal mitbekommen, das stimmt. Das war, weiß aber nur nicht mehr, mit wem ich das irgendwie... Ja, David Hasselhoff. Johnny Depp, da habe ich mitbekommen. Ja, Johnny Depp, ja, I Rape Women oder so stand da drauf. Und Miley Cyrus, dann ihre Fresse drauf. Sag mal, sind wir jetzt eigentlich so weit, dass wir das auch machen müssten? Nee. Beim Hörertreffen? Nicht. Es gibt ja kein Hörertreffen, offensichtlich. Nee, es gibt auch keins. So siehst du. Und ich würde natürlich von mir allerhöchstens Selfies machen, aber niemals drucken. Wenn, dann würde ich echt mal wieder lieber schöne Non-PG oder halt dann irgendwie, weiß ich nicht, 4-Ecken-2-Elfer oder MMR-Radio. Ach, T-Shirts. Ja, aber okay. Da habe ich auch wieder keinen Bock drauf. Es soll schön sein und dafür kann ich es nicht gut genug. Und dann denke ich mir immer so, nee, wenn es dann so aussieht wie bei anderen, wo ich es hässlich finde, dann... Wie bei, wie heißen die noch? Weiß ich nicht. Ich guck mal bei Reds, die hatten auch immer so eine T-Shirt-Abteilung. Ach, sag mal, Reds, gibt's denn mal unsere Freunde noch? Manchmal denke ich an die zurück und denke mir so, ja, war eine schöne wir Zeit. Haben die abgehängt. Ja. Ach, der Goldberg wrestelt auch? Wo? Ist das Goldberg? Wer ist denn das da? In dem Spiel, Gilbert wahrscheinlich. Warte mal, Fight Club, Dennis. Das ist doch der John McCluskey. Ja. Fretz 36396 Fight Club. Ja. Dennis und Nico sprechen heute über den angekündigten. Ach, das muss ich ja draufklicken, will ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt schon draufgeklickt, meinen Klick haben sie. Dann sag mal. Was willst du denn jetzt wissen? Ja, wer ist denn der Rechte da? Dennis und Nico sprechen heute über den angekündigten Roster-Split. Ja, wer ist denn der Rechte neben AJ Styles? Ja, das ist doch der von dem Bullet Club. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß auf jeden Fall, dass der mit Styles und Baylor und dem Festus da in Japan rumgeeiert ist. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ach, Machine Gun. Nee, wie heißt der nochmal? Lyoto Machine Gun ist das. Am Samstag kämpft ja Luke Rocco. Mal ganz unschuldig. Luke Rocco holt den. Ficken. Luke Rocco holt den mal ficken, oder? Der Typ sieht so geil aus. Ey, was sehe ich denn hier? Wo ist denn bei Bretzel? Oder bei Reds. We are the main event steht da. Das ist ja großartig. In der aktuellen Reds-Folge haben wir euch ja bereits eine kleine Vorschau für UFC 196 mit dem Doppel-Main-Event bei Pipapo. Jetzt wollen das gibt's wir, doch jetzt könnt ihr auch noch Gutscheincodes für Run Fighting verlosen. Das ist, ja, egal. Da darf ich mich nicht... Frag doch mal, ob du bei denen vielleicht mitmachen darfst. Nee, ich darf mich von sowas nicht... So, das muss ich auch nochmal sagen, genau. Du wolltest nämlich gerade sagen, ich muss aufpassen, dass ich mich von sowas nicht aufbringen lasse. Ne? Nee, dass mich sowas nicht ankotzt. Dass ich so denke, ey, warum die? Das ist doch genau das, was ich gesagt habe, dass ich sowas nicht ankotzt und dass du von sowas keine schlechte Laune kriegst, ne? Ja, ja. Deswegen meine neue Lieblingsfunktion, es ist die ultimative Funktion bei WhatsApp, in einigen WhatsApp-Gruppen, die auch viele dumme Scheißschweine betrifft, da mache ich jetzt immer, wenn ich da irgendwie 64 Nachrichten lese, ne, dann immer gar nicht reinklicken in die Gruppe, sondern nach rechts wischen und dann ungelesen. Weißt du? Dass du dann, du musst da gar nicht rein, aber es ist direkt dann weg. So als, es ist als ungelesen markiert. Ach so. Und seitdem wusste ich nämlich auch nicht. Und seitdem ich das mache, bin ich ein entspannterer Mensch. Ich lese mir diese ganze Scheiße nicht mehr durch. Ja so, lesen. Ich fühle mich nur immer hintergangen von der ganzen Welt. Ach, so ein Quatsch, du bist ja eine schwule Wichse, bist du doch. Ja, das ist ja ist jedem nur, klar, wenn ich sage, dass ich mit Luke Rockhold mal gerne Sex haben wollte. Jetzt halt mal bitte kurzes Fressmaul. Wenn ich über Luke Rockhold rede, dann hast du mal Sendepause, die geile Sau. Nein, das gilt nur, wenn Luke Rockhold selber spricht, dann hat jeder Mensch Sendepause, zumindest jeder Mann. Jeder so, Zimmel im Mund hat. Pass mal auf, diese dicken Schweine von Fretz und von diesen Typen, die da bei Moonsault MMA machen, ich weiß nicht, wie sie heißen, keine Ahnung. AfD-Talk. Die haben Gutscheine für Run Fighting, weil das ihr Leben ist. Sie fressen und saufen den ganzen Tag und hocken vor der Mühle und das ist ihr Leben. www.runfighting.com Wretz.de ist das Leben vom dicken Wretzler und von den ganzen Typen, die da mitmachen. Das ist alles, was die haben, mein Freund. Und wir haben noch andere schöne Sachen. Du gehst montags ins Kino mit deinen Kumpels. Ich weiß nicht, weiß wo, der nicht Kopf, wo der Kopf steht. Ich weiß nicht weiter, wie es da mit dem Haus weitergeht. Und so, weißt du, da, also, ja, schöner kann es einem eigentlich nicht gehen. Oder besser kann es einem eigentlich nicht gehen. Pass auf, wir haben noch andere Baustellen. Ich gucke um 17.30 Uhr völlig überteuert Wokkreft. Wokkreft gucke ich da. So, und das Wokkreft, ist unser Leben. Aber könnte man eigentlich eine neue Vox-Kochshow nennen. Wokkreft. Ja, das stimmt. Wokkreft. So, und die, Ricky, wirklich, lass mich mal kurz ausreden. Die haben nur diese Scheiße. Das sind arme Sozialversager. Das sind einfach nur arme Schweine. Und dann ist es doch auch völlig okay, dass die in diesem Kosmos auch Run-Fighting-Gutscheine verhökern. Das ist doch völlig okay. Das ist auch völlig okay. Ich mache ja diese, zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Stream am Samstag mache, mache ich das ja nicht, um Run-Fighting-Gutscheine verlosen zu können. So, weil der ja Spaß macht. Ja, alles gar keine Frage, darum geht's nicht. Aber was man sich dann natürlich schon so denkt, ist so, wieso werden denn die auf die aufmerksam, bitteschön? Also in Sachen UFC, ja. Wie kommt man da? Kann ich dir sagen, du, das kann ich dir ganz genau sagen. Gespannt. Und zwar kann ich das zu 100% sagen, weil die immer dranbleiben. Das ist das eine. Aber jetzt warte mal, das ist ein Wrestling-Talk. Wie kommst denn du da als UFC oder auf Run Fighting auf Reds? Auch das kann ich dir sagen. Reds ist ja ein Status Quo in dieser nicht existenten Wrestling. 200 Downloads haben. Ja, also das muss man ja mal ehrlich sagen. Guck mal, jetzt pass du mal auf. Das muss ich aber sagen. Vier Ecken, zwei Elfer, wenn wir eine neue Folge rausbringen, haben wir um die 300-400 Downloads aktuell. Und wir sind damit vor Reds, also können die ja nicht mehr haben. So, also das heißt, wegen 300 Hörern, deswegen sind die jetzt hier das Aushängeschild der deutschen Wrestling-Podcast-Szene? Dieses Aushängeschild sind immer noch wir und wir senden nicht mal. So. Der ist es wirklich so. Wenn wir beide, sagen wir mal, Ricky, heute in einer Woche machen wir ein Talk of Personality und gucken nur einmal die YouTube-Zusammenfassung von Raw. Ballern wir eine 100-mal geilere Wrestling-Ausgabe hier aufs Parkett, wie alle diese arschgefickten Fettschweine da, die da auf Fretz und sonst wo rumwichsen. Alle Male machen wir das. So, das ist es nun mal. So, und jetzt pass mal auf. Jetzt habe ich mir nämlich gerade aus meinen schlanken 84-Kilo-Rippen habe ich mir gerade noch eine andere Erklärung rausgehobt. Habe ich mir gerade eine andere Erklärung rausgeruppt. Weil es nämlich Menschen sind, die sich anbiedern. Ja, das kann. Die kommen angekrochen zu RAN oder zu DSF und kommen da, Mensch, hier würdest du euch was ausmachen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Run Fighting da wirklich auf die Leute zugeht und sagt, hier, habt gesehen, ihr habt, ihr seid bei iTunes irgendwie. Ach echt? Ja, das werden die schon machen. Ja. Und die gucken dann auf Facebook, wie viele Likes habt ihr und so. Ey, ich erinnere dich daran, als wir die Likes gekauft haben und die Follower, wie auf einmal da eine Aufmerksamkeit auf uns gelenkt wurde seitens der UFC. Ja. Seitdem habe ich von denen nichts mehr gehört. Gut, kann auch damit zusammenhängen, dass das ein relativ schlechter Ausstand von dir war. Dass ich mich ein bisschen anders verabschiedet habe, als die sich das hätte vorgestellt, die Frau da. Aber die wolltest du immer noch mal ficken, ne? Die in der PR. Da, die dicke Antonia, meinst du? Ach, die dicke Antonia, ja, genau. Nee. Lass mal gut sein. Also muss man ja sagen, nee. Aber ich kann sagen, dass Luke Rockhold mich natürlich damals in Berlin wirklich beeindruckt hat mit seinen Skills. Penis? Der wird mit Sicherheit wunderschön sein, aber er bräuchte noch nicht mal einen, weil der Typ hat's echt drauf. Das muss man einfach mal so sagen. Also wenn du, das ist ganz merkwürdig. Also es gibt ja immer so dieses Gerücht, dass manche Menschen so eine Aura umgeben würde. Und das ist bei Luke Rockhold definitiv so. Da habe ich das nicht zum ersten Mal, aber da habe ich es definitiv gespürt. So, das ist einfach ein Typ, der sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Nicht nur, weil er gut aussieht, sondern er hat irgendwas anderes noch. Also das ist ein unheimlich geiler Mensch. Oh. Ich bin hier gerade noch auf Reds.de, ne? Ja, wo sonst? Und scroll hier runter und sehe da diese ganzen Fratzen von den Pay-Per-View. Hörst du mich noch? Ja, natürlich höre ich die noch. Ja, genau. Und sehe da die ganzen Fratzen von den Pay-Per-Views und so und die ganzen Folgen, die sie rausgebracht haben. Und da siehst du doch, wie verzweifelt die Menschen sind und was für Sozialversager das sind. Oder nee, es heißt, glaube ich, Zivilversager, oder? kommt drauf an, auf was du hinaus willst. Auf beides. Ja, dann, dann ist richtig. Duden, ne? Steht, dass beide Aussprachen richtig ja. sind. Ja, dass die wirklich diese Scheiße noch kontinuierlich gucken. Die haben nichts. Ja, aber das muss man den Menschen lassen. Nichts. Das ist, finde ich, da. Ja, ich gebe dir recht. Ich habe ja selber du, auch, ganz sowas im Ernst, auch, wenn ja. das Produkt wieder ein bisschen gritty wird ja. und ein bisschen unterhaltsamer, bin ich dabei. Ja, aber das musst du den, aber das ist nicht, aber das musst du den Leuten lassen. Echt nicht. Nee, also es ist halt, guck mal, also jetzt kann man sagen, ja, was ist jetzt bekloppter zu gucken? Wrestling aktuell oder irgendwie oder bei Vox irgendwas? Oder GZSZ. Ja, ist egal. Bei Fox irgend so eine Scheiße da. Koch deine Schwiegermutter oder wie die Sendung da heißen. Nix gegen Kitchen Impossible, das fand ich super. Ja, das kann ich kann sowas alles nicht angucken. Mir geht sowas alles was bei diesen privaten Sendern läuft, geht mir durch die Bank auf den Sack. Alle. Also, ich habe das jetzt im Urlaub gehabt, da hatten wir manchmal dann um 9 den Fernseher an. So. Und das ist unerträglich. Das ist unerträglich, was da im Fernsehen kommt. 9 Uhr morgens oder abends? Abends. Wenn wir dann so noch ja, ein bisschen zusammensaßen, dann lief das halt so und hat vor sich hingefiedelt. Ja, ja, ja. Und das war wirklich, das war so schlimm. Und dann denke ich mir so, ja, mein Gott, das ist halt das Ding von diesen Leuten, ja, die finden das immer noch super und das ist doch okay. Also das magst du jetzt so ein bisschen, denkst du wahrscheinlich so pussyhaft anhören und so, und da ist er jetzt wieder ein gut Mensch in der Hinsicht, aber ich denke mir dann wirklich, ja, tut mir nicht weh, können Sie ja angucken, Ihren Dreck. Ich finde es nur noch lächerlich, den ganzen Scheiß, und ich bin für mich auch relativ sicher, dass ich da nie wieder richtig reinkommen werde. So, und jetzt wollte ich nochmal auf das Urthema nochmal zurückkommen. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Machen auch Thema. Werbung für Audible, sehe ich gerade. Also die sind jetzt richtig im Werbebusiness drin. Ja, die sind richtig dabei. So, und zwar haben wir doch darüber gesprochen, dass man sich diese ganzen Sachen eigentlich nicht angucken sollte, weil es einen nur noch aufregt, ne? Ja. Jetzt ist in 14 Tagen wieder eine Veranstaltung, wo ich mich vor einem Jahr mit Händen und Füßen gekretscht und gecrawlt hätte, dass ich da nicht mit hinkomme. Ja. Weil da wirklich zu 90% nur Scheiße rumläuft. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Da läuft nur lächerliche Scheiße rum. Aber du gehst hin. So, normalerweise wirklich, wäre ich da partout nicht mit hingekommen. Aber Lilly will unbedingt, dass ich mitkomme, und denke ich mir, komm, dann ist auch scheißegal, dann kommst du mit. Und man macht sich ja dann immer Gedanken, wie man da möglichst schnell einen Abgang machen kann oder so. Und ich habe schon gehofft, dass Benny und Jule mit dem Baby dahin kommt, dass sie irgendwie nach 2 Stunden da wieder abdampfen wollen und sich dann und ich mich dann daran hänge und so, ne? Aber nee, jetzt ganz im Ernst, ich denke da gar nicht drüber nach und fahre da einfach hin. Und ja, und was denn für eine Veranstaltung überhaupt? Einweihung. Sie haben sich ja irgendwie so ein paar völlig desillusionierte Vollidioten haben sich dann ein Haus gekauft. Das ist mir auch egal. Ich hoffe, die hören das. Ja, du kennst die oder du kennst die nicht? Ja, ja, natürlich kenne ich die. Die sind aus Lillys Freundeskreis. Ja, gut, wenn ich Leute kenne, dann stört es mich nicht, wenn ich da hingehe. Ja, aber wenn du weißt, dass sie scheiße sind, ist das viel schlimmer, als wenn ich, du... Da gehe ich halt nicht hin. Ich verstehe ja nicht, warum du dann da hingehst. Ja, richtig. Normalerweise wäre ich nicht mitgekommen, aber dann guck mich dieses kleine Mädchen mit diesen Klimperaugen an und denke ich mir, ach komm her, dann ist auch gut. Ja, da darfst du dich aber auch nicht beschweren. Weil ich denke mir dann halt so, in solchen Momenten, wenn ich so eine Gedanken habe, sage ich das. Sage ich hier, ich habe keinen Bock drauf. Und ich, ja, das sage ich ja auch. Ja, und wenn die dann sagt hier zu mir, ja, kannst du nicht, sage ich, nee, ich habe keine Lust darauf. Du gehst mit mir irgendwo zu meinem Scheiß, das dich überhaupt nicht interessiert, und meistens habe ich dann Ruhe. So, aber das muss mir ins Laufhaus gehen. So, hat's auch keine Lust drauf. Ja, nee, das ich weiß auch nicht so richtig. Da bin ich das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich dann da so beeinflussen, da meine ich jetzt nicht nur dich oder so. Also ich meine, wenn ich auf was keinen Bock habe, ist mir scheißegal, ob meine Partnerin darauf Bock hat. Wenn ich darauf keinen Bock habe, habe ich darauf keinen Bock. Das kann man natürlich sagen, ja, man muss ja auch Kompromisse eingehen. Ja, nee, muss ich halt nicht. Warum? Ich kann doch da alleine hingehen, wo ist das Problem? Ja, ja, das ist nämlich völlig richtig so. Ich muss nämlich überhaupt gar keine Kompromisse eingehen. Und ich will einfach, an dem Tag will ich nicht vorprogrammiert schlechte Laune haben, sondern ich will einfach nur fernbleiben. Und da sind alle Beteiligten, fahren da besser mit, als wenn ich da hinkomme und ich schon denke, ach, wenn ich die fressen. Da kommt auch der, den ich im Dublin in die Birne viereckig kloppen wollte. Der ist da auch und so. Und da denke ich mir nur, oh nee, so, es sind wirklich so schlecht. Es sind wirklich so völlig diametrale Menschen, wie ich groß geworden bin, weißt du? Völlig entgegengesetzt. Also du merkst, das sind halt so studierte Bastis und ich bin halt Koch und bin halt hier, aber gekickt, hab mir zweimal das Bein gebrochen so in meiner Kindheit beim Fußballbocken und hab Leuten auf die Fresse gehauen und so und da, weißt du, ich weiß gar nicht, wie ich das ausführen soll. Es sind einfach so völlig unterschiedliche Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben will. Möchte ich nichts zu tun haben. Aber jetzt bin ich soweit, weißt du was, denn ich denk nicht drüber nach und ich fahr da einfach hin und mir auch scheißegal. Und ich versuche möglichst keinem auf den Sack zu gehen. Und ja, ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll. Ich möchte einfach, am liebsten würde ich die Menschen einfach nur erschießen. Ja, das ist immer eine gute Voraussetzung für so einen schönen ja, Abend. Ja, also das, ja, ich kann das nur so sagen. Mir ist das ja auch aufgefallen, dass du dich diesbezüglich schon so ein bisschen geändert hast. Ja, das finde ich aber auch, jeder Mensch muss so seine Veränderungen machen können, die er, also kann er, wer bin ich, dass ich zu dir sage, du veränderst dich zu eine falsche Richtung, zum Beispiel jetzt, ja. Das ist ja jedem seins, ja. Warte mal, bis ich wieder Raw gucke. Ja, nur ich verstehe natürlich nicht, wie jemand zu so einer Veranstaltung gehen kann, der da eigentlich nicht hin will. Ja, jetzt sehe ich das aber immer aus meiner Sicht, das ist immer mein Standpunkt, aus meiner Perspektive, ja. Genau. Ich sehe das ja nicht mit deinen Augen sozusagen. Und ich glaube, dass das dann immer so das Problem ist, dass man selber denkt, ja, ich würde da ja nie hingehen, zum Beispiel jetzt, wenn ich darauf keinen Bock hätte. Und für dich ist es halt einfach selbstverständlich, dass du und deiner Freundin in dem Moment beistehst, ja, in Anführungsstrichen. Ja, in dieser schwierigen Zeit, ja. Und da mitgehst. So, und normalerweise ist es bei so welchen Dingern immer, genau, da waren wir hier auf dem Bierfest in Hannover. Da habe ich mir auch schon gedacht, ach, das wird doch wieder, ach meine Güte, da habe ich jetzt erstmal, war ich noch nie, gehen wir mal hin, vielleicht wird's ja ganz nett. War dann ganz geil, so, und das ist halt immer so eine Situation, wo du dir denkst, so, wenn du da offen hingehst zu so einem Event, keine Ahnung, dann wird's vielleicht ganz geil, aber das ist halt eine Geschichte, da wird's nicht besser. Als ich es mir jetzt schon ausmale, weißt du? Es wird so scheiße, wie es ist, weil einfach nur Scheiße da rumläuft. Also nicht nur. Dann nochmal die Frage, warum da hingehen? Weil ich das fürs kleine Mädchen mache. Ja, aber... Ich muss das machen. Ja gut, dann musst du das Maul halten. Also jetzt nicht bei aber mir, aber ich meine, dann musst du da versuchen, einfach so gut wie möglich gute Miene zum bösen Spiel machen. Weil sonst ist es ja genau das Gegenteil. Sonst machst du ihr ja diesen Tag oder diesen Abend schlecht. Richtig, das ist es. Und dann kannst du gleich zu Hause bleiben. Aber ich nehm jede Vorlage nämlich hundertprozentig an. Wenn mir irgendwer doof kommt, dann gibt's Kasala. Ja gut, das ist natürlich dann auch wahrscheinlich auch wieder ein Punkt, dass zwischen dir und deiner Partnerin klar ist, dass du dann, sag ich mal, so reagierst. Und dann kannst du, ja, die kennt dich ja auch. Also, die wird sich dann ja auch denken, okay, wenn jetzt hier irgendeiner mit einem gewissen Thema anfängt, dann geht der ab wie ein Zäpfchen, sag ich jetzt. Wenn Dennis mir blöd kommen würde, dann würde ich einen Zungenkuss geben. Naja. Welchen jetzt? Wrestler? Ein I. Ja. Nee. Ja, gab schon ganz andere, Dennis, die den geküsst haben. Den Dennis Wrestler? Ja, Brie Bella? Das weiß ich noch, da gab es ja dieses. Was? Du sagst es jetzt so, als. Sag mal, bist du denn jetzt völlig des Geistes? Er hat doch mal dieses Bild gepostet, wo er von Brie Bella auf die Backe geküsst wurde. Ich weiß, also das Einzige, was ich über. Das war Zeiten, als wir noch mit denen zusammengesendet haben. Ein Zungkuss mit Brie Bella? Ein Arsch gefickt. Nein, auf die Backe. Das ist ja okay. Aber ich kenne nur die Geschichte, dass der doch Steuerbetrug bei irgendwelchen Leuten macht oder so. Beim Stork versucht, ihm beim Stork, zwölf Lebensversicherungen anzudrehen und dann noch eine Versicherung gegen Absturz seines Raumschiffs oder so. Ich glaube, der Stork hat alle abgeschlossen. So im Raumschiff. Ich mal das Finanzamt an Arsch hängen. Hat ja nichts mit dem du verstehst ja, wahrscheinlich hat keinen Steuerbetrug begangen. Ich weiß, der hat Versicherungen. Nee, das auch nicht. Aber er hat ihm Versicherungen verkaufen wollen, die er so nicht braucht. Aber hat er auch gekauft? Ja, ich glaube, manche schon. Ja, der erzählt bei uns mal, dass er dann versucht hat, da rauszukommen. Und es war voll das Geficke. Ja, ist ja klar, unterschrieben ist unterschrieben. Ich habe zum Beispiel jetzt meine Riester-Rente kündigen wollen. Und er so, nein, bloß nicht, darf man niemals machen, wenn man das schon einmal eingesetzt, die ganze Zeit. Ich hab gesagt, ja, fick dich, ich will die Kohle haben, ich zahle. Hast du auch beim Bretzler gekauft? Ja, ich zahle da eh nichts ein, das Geld liegt nur rum, wird von Jahr zu Jahr weniger, ich möchte die Kohle, möchte die da einzahlen, also so wie ich meine, oder mein Ruhestand vorbereite, da möchte ich die Kohle mit einbezahlen und ich möchte hier nicht irgendwelche Belehrungen. Da haben die mich dreimal angerufen und bei jedem Briefwechsel sozusagen auch nochmal darauf hingewiesen, ja, aber sie wissen schon, dass sie da einen Haufen Geld verlieren und so. Und unterm Strich muss man sagen, war das jetzt nicht so viel Geld, das ich da verloren habe. Ricky. Das geht einem, diese ganze Versicherungsbranche, da bin ich sowieso der Meinung. Versicherungsleute und hier Autoverkäufer und Immobilienmakler, das sind alles, das sind ganz schlechte Menschen. Das ist, Ricky, ja. Jetzt hatte ich gerade wieder dieses Phänomen, da habe ich mir gedacht, gucke ich mir mal dieses Gorilla-Video an, was du mir erzählt hast. Ja, geht halt nicht so leicht, ne? Musst du halt erstmal 26 Sekunden Nesti-Werbung gucken. Ja, auf dem Handy wollte sie das angucken. Nein. Auf YouTube? Ja, auf dem Handy. Auf dem Handy. Ach so, auf dem Telefon, ja. Ja, dann viel Spaß bei Nestle, damit du da auch Bescheid weißt, was da so. Jetzt inzwischen läuft's. Hast du das noch nicht gesehen gehabt? Nein, ich habe das noch nicht gesehen. Ach so, das hätte ich dir ja mal, dann hätten wir es gleichzeitig gucken können. Hast du nur Gorilla, da wo er jetzt mit dem Kind. Im Wasser spielt. Im Wasser spielt, ja. Kann man sagen. Alter Schwede, das ist aber schon. Ja, du musst ein bisschen Ton anmachen, dann hörst du, Mommy is right here! Mommy is right here! Okay, das muss ich machen. Dann spule ich nochmal. Was nochmal auf Null oder was? Also wer das Video. Pass mal, ich suche das jetzt mal auf dem Rechner. Wer das Video auch sehen möchte, Cincinnati Zoo kills Gorilla to save boy who fell into the enclosure. Das ist das Video. Okay, Bild.de ist der erste Hit. Nee, du gehst nicht auf Bild.de, du hast ja wohl einen Schaden hier. Ich hab's aber Google eingegeben. Nix ist, ich schick dir einen Link, du bist ja wohl nicht mehr ganz dicht in der Birne. Hier, klick auf den Link. Bild.de. Klick auf den Link. Klick auf den Link. Wo läuft's? Nein, es läuft noch nicht. Ich muss erstmal mein Handy hier. Geh mal auf Bild.de. Ich habe übrigens, ich habe so viel neue Musik gehört. Ja. So, ich bin jetzt soweit. Na los. Es geht ja aber kurz, das Video. Ja, geht schon los. Ja, sag mal, war eine Playlist. Ja, ach so, warte, dann muss ich mal zurück machen. Ja. Also, 3, 2, 1, los. Mommy is right here. Jetzt Menschen. Guck mal, diesen fetten Arsch einfach, diesen Gorilla, Alter. So ein riesiges Vieh. Aber da kann man sagen, der rasiert sein Arschloch nicht. Nee. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Dieses riesige Vieh. Und gleich nimmt er das Kind und rennt erstmal weg mit dem Kind. Mommy is right here. Jetzt hört's natürlich keiner. Wir müssen so, jetzt ab geht's mit dem Kind erstmal durch den Pool. Aber es macht bestimmt riesen Fun mit so einem Kind. Ich glaube auch. So, und jetzt guck mal, jetzt achte mal darauf, wie der Gorilla gleich liebevoll mit dem Kind umgeht. Kein Scheiß. So eine Liebe hat er noch nie erfahren. Jetzt das glaube ich nämlich auch. Jetzt guck mal gleich, wie zärtlich. Ja, jetzt warte. Ja. Der Gorilla kann das Kind mit einem Faustschlag töten, sag ich jetzt mal. Aber der ist vorsichtig. Jetzt pass mal auf, wie lieb er dem Jungen gleich aufhilft. Pass auf. Was meinst du, wer würde gewinnen? Jerome? Der Gorilla oder Luca Rockeholde? Luca Rockeholde, question mark. Ja, okay, guck dir das an. Komm mal hoch hier, du kleiner Mann. Ja. So, und jetzt geht's ab wieder. Eine Runde durch den Pool. Noch eine Runde. Ich bin voll menschenverachtend. Ja, wie heißt der nochmal? Kirmes René, der wird schon. Ein noch. Und ja. Ja, also mehr siehst du jetzt auch nicht mehr. Ach echt? Ja, du siehst da nichts mehr. Du siehst schon noch, wie sie so ranzoomen, siehst mal kurz den Gorilla oder so einen Kopf vom. Aber das Kind ist entspannt, ne? Ja, sei froh. Ich glaube, es hat aber schon geschrien. Mommy is right here. Ja, Mommy ist right nicht hier, bevor du da reinfällst, du dumme Sau. Das ist echt was. Ich meine, echt, es kann wirklich viel Scheiß passieren, so wenn du Eltern bist und auf dein Kind ständig aufpassen musst. Aber dass dein Kind in einen Gorilla-Käfig reinfällt, das ist schon. Das gehört. Ach so, und ey, ich habe noch ein Video für dich. Musst du auch mal sehen. Mommy is right here. Du sagst dann. Und du wirst dich wundern. So, ich gebe dir mal hier den Link. Schick mal rüber über einen Webstream. Und dann sagst du 3, 2, 1, los. Aber stell dir mal vor, wir würden diese Sendung jetzt nicht mit dem Internet machen. Ja, da hätten wir ein Problem. Da hätten wir ein Problem, wenn wir uns Links schicken wollen würden, oder? Du sagst 3, 2, 1, los. Aber jetzt überleg doch mal. Ich bin so aufgeregt, wie du das findest jetzt gleich. Ich hab's jetzt, aber ich möchte jetzt kurz noch mal eine Antwort. Ja, das wäre Wahnsinn. Okay, dann können wir. Zieh runter. 3, 2, 1 und los! Ich kommentiere einfach. Also hier wird erstmal gezeigt, wie Muhammad Ali im Vorfeld zum Sanilistenkampf Sanilisten immer auf den Sack gegangen ist. Und das ist jetzt hier zum Beispiel, da ist Muhammad Ali einfach mit dem Bus auf Sanilistens Gelände gefahren und hat sich dahingestellt mit einem Megafon und einfach die ganze Nacht durchs Megafon geschrien. Da ist selbst Conor McGregor eine Pussy. Und jetzt kommt die Megaszene. Guck dir das jetzt an. Muhammad Ali stellt Sanilisten in einem Casino und was macht Sanilisten? Spielt weiter. Er spielt erstmal weiter, aber dann nimmt er die Knarre. Was? Ja, also das habe ich nicht gewusst. Und jetzt zeigt er aber, hey Leute, kein Problem. Nur Schreckschuss. Ach was, wie geil ist das? Ist ein Player das? Oder ist das kein Player? Das ist der beste Mensch der Welt. Das fand ich so geil. Das musst du dir aber mal vorstellen, wenn da irgendeiner eine Knarre gehabt hätte, eine echte. Der hätte den gucken, aber wie cool er das sein könnte, was wollt ihr eigentlich? Das ist das für mich. Ich kenne den Typen gar nicht. Sonny Liston, das ist ein Boxer. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach so. Das ist, ich finde den Gesichtsausdruck, wenn er der verängstigten Masse klar macht, Alter, das ist doch einfach nur eine Schreckschussknarre. Diesen Gesichtsausdruck, der ist göttlich. Das kannst du noch mal sehen. Das ist ja großartig. Ja. So, jetzt pass auf, guck nochmal hin. Das ist so großartig. Ja, ich habe ich von Tony Hinchcliffe, also nicht, er hat es mir nicht persönlich gegeben, sondern... Ach nee, er hat es in einem Podcast erzählt, dass es ein großartiges Video ist und das musste ich dann auch mir angucken und war begeistert. Anders kann ich nicht sagen. Toll. Ja, ist ja so unglaublich. Sonny Liston, ja. Also es war einfach eine andere Zeit damals mit Muhammad Ali. Da war die Welt noch nicht für bereit, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, scheint so, ne? Ja, das ist, da wirken heute die ganzen Mindgames wie Kinderspielchen. Das ist wirklich, oh, Deal of the Week kriege ich hier gerade. Schön. Deal of the Week, ich vom Hotel. Gehe ich gar nicht hin. Ja. Kann ich schon mal sagen. Kann ich mal spoilern, ja. Wenn die zuhören, I'm not coming. Ja. Du, bei der Finca, ne, haben wir einen Pool, aber das Meer ist 30 Meter weg. Macht das Sinn? Ich weiß nicht, ob du schon mal im Urlaub warst, aber es ist eigentlich relativ normal, dass alle direkt am Strand liegenden Hotels und auch Häuser auch nochmal einen eigenen Pool haben. Oh, also TV hat eine neue Folge. Wollen wir die noch gucken? Naja. Die kann ich nicht mehr gucken. Ich muss aufs Klo. Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Genau. Deswegen dachte ich, gehe einfach aufs Klo. Pass auf, ich muss hier ich ab hier heute den technischen Hebel, Finger am Hebel. Du musst die Abbrechtaste drücken dann. Ja, richtig. So, Ricky, hast du noch was auf dem Herzen? Nee. Tschüss. Naja, das haben wir auch schon mal anders hingekriegt. Tschüss. Da hatte ich aber auch mehr Technik zur Verfügung. So, ich muss jetzt pissen. Jetzt muss ich mal auf, aber ich schreibe vorher noch schnell, du machst wieder so, du Text. Ich habe lange nicht aufgehört, die Aufnahme zu beenden, ne? Was hast du denn gemacht? Läuft noch alles weiter. Ja, da darfst du dich nicht von aus der Ruhe bringen lassen. Schreibst du die Text? Ja. Den Text, dann schreibe ich hier gleich mal den Text.